Dann schauen wir mal. Vielleicht haben wir Glück und hören es. Das sind die Bohnen. Da ist oft... Da! Hast du es gehört? Hast du es gehört? Da ist nämlich ganz oft, da war einer. Und hier, das sind auch noch Stangenkletterbohnen. Sollen wir da näher rangehen? Da, hast du es gehört? Das war das, genau da. Dann hier bei den Himbeeren. Dann können wir auch mal gucken. Eine Biene, eine Fliege. Ist das alles zugewuchert, aber die brauchen noch ein bisschen Sonne, bis sie ganz reif werden. Ah, da war wieder eins. Da, ganz typisch, ne? Ganz typisch, da war's. Da, hier sind ein paar reif schon. Oh, schön, das sind natürlich die vordersten hier. Die Kartoffeln müssen raus, das heißt jetzt wahrscheinlich können wir da nichts hören, da. Ah, da wächst die kleine Eiche, wo die auch immer herkommen mag. Da, die lassen wir noch ein wenig drin, da könnten wir Glück haben. Die Kartoffeln machen das nicht so oft. Ja. Ja, ja. Das ist der Vogel da hinten, den darf man nicht damit verwechseln. Das ist, nein, ist auch nicht ähnlich. Da war's, da wieder. Ja? Ganz typisch. Und das kann man bei allen eigentlich. Jetzt, wenn ich hier zum Rosenkohl gehe, ja, die Birne schaut nicht gut aus, ich weiß ja, aber ja, die macht auch. Ja? Und noch zweimal was. Ganz eindeutig. Und dann schauen wir nochmal beim Rosenkohl. Ja, da geht bestimmt was. Sollen wir nochmal still sind hier. Daneben, da wächst auch noch ein Brokkoli dazwischen. Die stehen gut da, haben genug Wasser gehabt. Jetzt, ich bin nochmal ganz still hier. Moment. Jetzt. Da. Das war jetzt laut und deutlich. Ganz klar. Eindeutig. Ja, und hier bei den Erdbeeren auch. Da, brauche ich bloß kurz hingehen. Ja, nochmal. Da. Noch zweimal. Der Vogel darf den nicht ablenken lassen, ne? Naja, nochmal hier. Schauen wir es nochmal beim Rosenkohl. Einmal Rosenkohl. Da, ganz laut und deutlich. Das, genau das. Das ist Photosynthese.